seguidores de este ritmo, ritmo de Yotis, de la mano Revelación Alemana. Salve, cumplí su suave, man mirha. Un sacking no hay más. Renis de Jugend sei, Renis de Jugend, si com nicht mehr. Si com nicht mehr, ker ni mal wieder ker. Renis de Jugend, si com nicht mehr. Leben, er blins blu bli und Sonnenschein. Und seit ich noch einmal, wenn ich die Jugend sei, wenn ich die Jugend, sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr, gern nie mal wieder her. Wenn ich die Jugend, sie kommt nicht mehr.